Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Hope all of you are doing great expressing the life of Jesus. Ich hoffe, dass es euch allen großartig geht und ihr das Leben von Jesus zum Ausdruck bringt. Now, look what Peter says. Schau mal, was Petrus sagt. Not only tells you that we have to be able to every single time share our faith with respect and gentleness. Er sagt nicht nur, dass wir in der Lage sein müssen, unseren Glauben jedes Mal mit Respekt und Sanftmut weiterzugeben. Look what he says now. Schau, was er jetzt sagt. Maintain a clean conscience so that those who slander you for living a pure life in Christ will have to lie about you and will be ashamed because of their slander. Bewahrt ein reines Gewissen, damit diejenigen, die euch verleumden, weil ihr ein reines Leben in Christus führt, über euch lügen müssen und sich wegen ihrer Verleumdung schämen werden. That is an incredible statement. Das ist eine beeindruckende Aussage. So, what is telling us that our clean conscience is way more important than anything that happens to us? Sie bedeutet, dass unser reines Gewissen viel wichtiger ist als alles, was uns widerfährt. I've actually done quite a good amount of teaching on the conscience. Ich habe schon viel über das Gewissen gelehrt. And it's always surprising to me how little Christians understand about their conscience. Und es überrascht mich immer wieder, wie wenig Christen über ihr Gewissen verstehen. So here we are told that when people who talk bad about us slander us. Hier heißt es, dass wenn die Leute schlecht über uns reden, uns verleumden. And Peter is saying, so even in bad circumstances, we keep our conscience right. So sagt Petrus, dass wir auch unter schlechten Umständen unser Gewissen bewahren. What happens if a Christian lives with a correct conscience? Was passiert, wenn ein Christ mit einem rechten Gewissen lebt? The moment some people do bad things to him and he does bad things back to them, his conscience is accusing him. Sobald ihm Menschen Schlechtes antun und er ihnen Böses heimzahlt, klagt ihn sein Gewissen an. And that's supposed to work like this. That's a good functioning conscience. So sollte das funktionieren. Das ist ein gut funktionierendes Gewissen. Now remember, the whole context is about when people are mean to you, don't be mean to them, you love them. Vergiss nicht, dass es in dem ganzen Zusammenhang um Folgendes geht. Wenn Menschen gemein zu dir sind, dann sei nicht gemein zu ihnen, sondern liebe sie. That's the entire context. Das ist der gesamte Kontext. So here Peter is just reinforcing the important Christian truth, Petrus bekräftigt hier also die wichtige christliche Wahrheit, so that when people really talk bad about us, as long as we live right, dass wenn Menschen wirklich schlecht über uns sprechen, solange wir richtig leben, they will have to lie about us. sie über uns lügen müssen. And then they will be ashamed for the slander because it will be found out as lie. Und dann werden sie sich für ihre Verleumdung schämen, denn sie wird als Lüge entlarvt werden. Listen, my dear friend. Hört zu, mein lieber Freund. I have learned so long ago Vor langer Zeit habe ich gelernt, that no Christian should ever justify himself. Dass sich kein Christ jemals rechtfertigen sollte. Never. Niemals. If you have done things right and people accuse you wrong, then there's no need to defend yourself. Wenn du etwas richtig gemacht hast und die Leute dich beschuldigen, dass du etwas falsch gemacht hast, dann gibt es keinen Anlass, dich zu verteidigen. Look what Peter says here. Schau mal, was Petrus hier sagt. If they slander you, if they talk bad about you. Wenn sie dich verleumden, über dich schlecht sprechen. Because you live different, you live pure, you live totally devoted to Christ. Weil du anders lebst, weil du rein lebst, weil du Christus völlig hingegeben bist. If they want to make you look bad, they have to lie. Wenn sie dich schlecht aussehen lassen wollen, müssen sie lügen. And then in the end, it'll go back to them. Und am Ende wird es auf sie zurückfallen. You won't be ashamed, they will be ashamed. Nicht du wirst dich schämen, sondern sie werden sich schämen. And if they should be right, well, you better change. Und falls sie recht haben sollten, dann solltest du dich besser ändern. You know, I've really learned that people who always have this strong need of defending themselves. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die immer das starke Bedürfnis haben, sich zu verteidigen, not only is this against what the Bible teaches us we should do, nicht nur gegen das verstoßen, was die Bibel uns lehrt, but their hearts are never in peace with God either. Aber ihre Herzen sind auch nie im Frieden mit Gott. And I tell you why. Ich sage dir warum. Because if I'm constantly defending myself whenever people are talking bad about me, Denn wenn ich mich ständig verteidige, wenn andere schlecht über mich sprechen, it's my opinion, und das ist meine Meinung, and that shows that your heart is not in peace with God. Ist es ein Zeichen dafür, dass mein Herz nicht in Frieden mit Gott ist. Because if I'm totally at peace before God, knowing everything is fine between him and me, what does it matter what people say? Denn wenn ich mit Gott im Reinen bin und weiß, dass zwischen ihm und mir alles in Ordnung ist, dann ist es doch egal, was die Leute sagen. And you know, and if they are wrong, in the end, they'll all work out, because God himself is working things out. Und wenn sie sich irren, wird am Ende alles gut werden, weil Gott selbst die Dinge regelt. Look at verse 17. Schau auf Vers 17. He likes to talk about the subject, it seems so. Petrus scheint gerne über dieses Thema zu sprechen. For it is better to suffer for doing good, if it is in God's plan, than for doing evil. Denn es ist besser, um der guten Werke willen zu leiden, wenn es in Gottes Plan ist, als um der bösen Werke willen. It's interesting that Peter talks about it so much, who was so scared of suffering. Es ist interessant, dass Peter so viel darüber spricht, obwohl er so viel Angst vor dem Leiden hatte. But you know what? Weißt du was? And I've already mentioned that in one of the other devotionals. Ich habe es bereits in einer anderen Andacht erwähnt. We have to embrace ourselves with an attitude of being willing to suffer. Wir müssen eine Einstellung entwickeln, dass wir gewillt sind zu leiden. Because it's just part of Christian life. Denn das gehört zum Leben eines Christen einfach dazu. You know, what I like in this statement very much is this. Folgendes gefällt mir an dieser Aussage besonders gut. For it is better to suffer for doing good. Denn es ist besser zu leiden, wenn man Gutes tut, than for doing evil. Als wenn man Böses tut. There are so many things that are so scared of suffering. So viele Menschen haben so viel Angst vor dem Leiden, that they don't do some of the good they do because they know it would cause them suffering. Dass manches Gute, das sie tun sollten, nicht tun, weil sie wissen, dass es ihnen Leiden bringen würde. So Peter says, look, it's much better to suffer for doing good, because if you do bad, you'll suffer anyhow. Petrus sagt, schau, es ist viel besser zu leiden, wenn du Gutes tust, denn wenn du Böses tust, wirst du sowieso leiden. So I think an attitude to avoid suffering is not a good attitude for a Christian. Ich denke, die Einstellung, Leiden zu vermeiden, ist keine gute Einstellung für einen Christen. Because many times you will suffer if you choose to do good. Denn du wirst oft leiden, wenn du dich entscheidest, Gutes zu tun. And it's getting worse. Und es wird schlimmer. You know why it's getting worse? Weißt du, warum es schlimmer wird? Because the world is getting more and more perverted. Weil die Welt immer verdrehter wird. That good will be turned evil and evil will be turned good. So dass das Gute in Böses und das Böse in Gutes verwandelt wird. So now, when we do good, the world will judge that it's doing bad. Wenn wir also Gutes tun, wird die Welt uns vorwerfen, dass wir Schlechtes tun. And then we will suffer anyhow. Und dann werden wir trotzdem leiden. My dear friends, meine lieben Freunde, do good, whether you suffer or not. Tut Gutes, ob ihr nun leidet oder nicht. See you tomorrow. Bis morgen.